Wien 2, Schrottgießergasse 1. Wohnung von Karl Otto und Bertha Lederer. Für meine Großmutter Bertha und meinen Großvater Karl Otto Lederer, meinen Großonkel Max Neumann und seine Frau Helga Neumann. Wir bezeugen Liebe und Güte. Wir sind nicht fähig, die Gräuel, die ihr erlebt habt, zu verstehen. Unsere Herzen und unser Verstand reichen nicht aus, den extremen Schmerz und das Schreckliche, das in eure unschuldigen Leben gebracht wurde, zu erkennen und zu verstehen. Was ich kenne, ist die Wahrheit eures Lebens, weil eure Tochter Emilie, die meine Mutter war, nachdem ihr, ihre Eltern und Familie in den Lagern ermordet worden wart, ein Paradies der Güte und Heiligkeit für uns Kinder und alle, die in ihrem Leben waren, aufgebaut hat. Eure Tochter, meine Mutter Emilie Lederer, arbeitete als Ärztin und nach den Gräueln der Shoah diente sie mit meinem Vater, auch er ein Arzt, den Ärmsten und Notleidenden mit herausragender, einzigartiger Menschlichkeit. Emilie lebte durch gute Taten, Hoffnung, Liebe, Mitleid, Loyalität, Güte, Frohsinn, Gastfreundschaft, Großzügigkeit. Sie war mit dem einzigen Heilenden in uns begabt, der Liebe in ihrer erleuchteten göttlichen Natur. Eure Tochter Emilie war die lebende Zeugin eurer Wahrheit, meine Großeltern, der Liebe und Loyalität bis zum Ende. Ihr habt einander geliebt und eure Familie, ihr wart gütig und sanft, erleuchtet und unschuldig und ihr hattet wahrlich die Güte des Göttlichen. Das hat eurer Tochter Emilie die Möglichkeit gegeben, aus der Tiefe der Zerstörung und des Kummers zu heilen und im Exil eine Welt der Stärke, der guten Taten, der Schönheit und des Glaubens aufzubauen und uns, ihren Kindern, euer kostbares Erbe weiterzugeben, den Kern eurer Seele, den nicht einmal das Grauen und die Lager auslöschen konnten. Meine Mutter, eure Tochter zeigte uns, dass ein Leben der Liebe und Güte allein das Grauen, das ihr erleiden musstet, tilgen kann. Dafür wurde sie zutiefst geliebt. Ihr und meine Eltern wart unerschöpflich loyal und unerschütterlich, letzte Zeugen der Gipfel der menschlichen Kapazität zu zeigen, was Gott wirklich ist. Dieses Erbe und diese Wahrheit allein stärken uns, eure geliebten Nachkommen. Wie alte Weisheit besagt, besteht euer Erbe der Güte über Zerstörung hinaus, ist ewig und kann nicht zerstört werden und kann nicht aufhören zu bestehen. Diese Qualität eurer Menschlichkeit ist derartig, dass Waffen sie nicht spalten können, Feuer sie nicht verbrennen kann, Wasser sie nicht nässen kann, Winde sie nicht trocknen können, ewig und unveränderlich alles durchdringend ist eure Seele. Das ist euer lebendiges Erbe der Liebe an uns, und es wird in den Leben eurer Kinder, Enkel und Urenkel heute gelebt, und so wird es für Generationen und Generationen sein, immerfort. Amen. Mögen eure Seelen im Bund des ewigen Lebens verbunden sein, gemeinsam mit den Seelen von Abraham, Isaac und Jakob, Sarah, Rebekka, Rachel und Lea, und gemeinsam mit den anderen gerechten Männern und Frauen im Garten Eden. Amen.